Erste gute Menschen sterben. Niemand denkt darüber nach. Fromme Menschen werden weggenommen. Niemand versteht, warum das passiert. Es geschieht wegen der Schlechtigkeit der Menschen. Zweiter, der gute Mensch geht in Frieden ins Grab. Sie ruhen in ihren Betten. Sie sind auf einem geraden Weg gegangen. Dritter, ihr aber, kommt her. Ihr seid Kinder einer Zauberin. Ihr seid Kinder von einem Ehebrecher und einer Hure. Vierter, über wen lacht ihr? Gegen wen macht ihr den Mund auf? Gegen wen streckt ihr die Zunge heraus? Ihr seid Kinder, die Gott verlassen haben. Ihr seid Kinder, die lügen. Fünfter, ihr habt euch unter Bäumen mit Götzen eingelassen. Ihr habt eure Kinder in Tälern geopfert. Ihr habt sie unter Felsen getötet. Sechster, glatte Steine im Tal sind euer Anteil. Sie sind euer Los. Ihr habt ihnen Wein und Speisen geopfert. Soll ich damit zufrieden sein? Siebter, auf einem hohen Berg habt ihr euer Bett gemacht. Dorthin seid ihr gegangen, um Opfer zu bringen. Achter, hinter der Tür und dem Pfosten habt ihr Zeichen gemacht. Ihr habt euer Bett von mir weggestellt. Ihr habt es groß gemacht. Ihr habt Lohn dafür bekommen. Ihr habt die Sünde geliebt. Ihr habt nach jeder Hand gewinkt. Neunter, du bist zum König gegangen mit Öl. Du hast viel Salbe benutzt. Du hast Boten weit weggeschickt. Sie gingen bis in die Unterwelt. Zehnter, du wurdest müde von deinen vielen Wegen. Aber du sagtest nicht, ich gebe auf. Du hattest noch Kraft. Darum fühltest du dich nicht schwach. Elfter, vor wem hattest du Angst? Warum wurdest du untreu? Warum hast du nicht mehr an mich gedacht? Warum wolltest du nichts mehr von mir wissen? Ich schweige schon lange. Darum fürchtest du mich nicht mehr. Zwölfter, ich will zeigen, was richtig ist. Deine Taten werden dir nicht helfen. Dreizehnter, wenn du schreist, sollen deine Götzen dich retten. Aber ein Wind trägt sie alle weg. Ein Hauch nimmt sie mit. Vierzehnter, Gott sagt, mach den Weg frei. Mach den Weg bereit. Nehmt alle Hindernisse für mein Volk weg. Fünfzehnter, denn so spricht der Hohe und Große. Er lebt für immer. Sein Name ist der Heilige. Ich wohne in der Höhe und bin heilig. Ich wohne auch bei denen, die traurig und demütig sind. Ich will den Demütigen neuen Mut geben. Ich will den Traurigen neue Freude geben. Sechzehnter, ich will nicht für immer streiten. Ich will nicht ewig zornig sein. Sonst würden die Menschen vor mir sterben. Ich habe ihre Seelen selbst gemacht. Siebzehnter, wegen seiner Schuld war ich kurz zornig. Ich habe ihn bestraft. Ich habe mich im Zorn versteckt. Da ging er seinen eigenen, falschen Weg. Achtzehnter, ich sah seine Wege. Ich will ihn heilen. Ich will ihn führen. Ich will ihm Trost geben. Das gilt auch für die, die um ihn trauern. Neunzehnter, er gibt gute Worte. Heil den Menschen, die fern sind. Heil den Menschen, die nah sind, spricht Jahwe. Ich will ihn heilen. Zwanzigster, aber die bösen Menschen sind wie das wilde Meer. Es kann nicht ruhig sein. Seine Wasser wirbeln immer Schlamm und Dreck auf. Einundzwanzigster, es gibt keinen Frieden für die bösen Menschen, spricht mein Gott.